Kundgabe 3427. Empfangen durch Bertha Dodder am 4.2.1945. Gläubiges Gebet. Kraft des Glaubens und des Gebetes. Ein gläubiges Gebet wird Wunder wirken, so ihr es in banger Not zu mir emporsendet. Und also habet ihr ein Mittel, das jede Not bannt. Warum wollet ihr dann noch zaghaft sein? Denn ein solches Gebet höre und erhöre ich, weil es mir wohlgefällig ist. Glaubet an mich und an meine Liebe, glaubet an meine Allmacht und rufet mich, und ich will euch zu Hilfe kommen, denn ich will nicht, dass ihr leidet. Doch ich will von euch erkannt werden als Vater seiner Kinder, und darum will ich, dass ihr voller Vertrauen mit jeder Sorge zu mir kommet, dass ich sie von euch nehme. Denn ich habe dazu die Macht und auch den Willen. Ich kann euch helfen und ich will euch helfen, so wie ihr mir nicht abtrünnig seid, so wie ihr euch als meine Kinder fühlt und das Verlangen habt, zum Vater zu kommen. Und diesen Willen bringt ihr zum Ausdruck durch ein gläubiges Gebet. Im tiefen Glauben stehen und bitten um meine Gnade, um Kraft und Hilfe. Das ist der Zustand, der erreicht werden soll auf Erden und der euch fähig macht, ins geistige Reich Einblick zu nehmen. Dieser Zustand aber trägt euch auch die Erfüllung eurer Bitten ein. Denn nun seid ihr so, dass ich euch zurufen kann. Bittet, so wird euch gegeben werden. Ich selbst habe euch die Verheißung gegeben, und ich werde sie wahrlich erfüllen, so ihr in der rechten Weise zu mir betet. Ein rechtes Gebet aber soll in kindlichem Vertrauen zu mir emporsteigen. Ihr sollt nicht einen Moment daran zweifeln, dass ich euch eure Bitte erfülle. Ihr sollt euch meine übergroße Liebe zu euch vorstellen und auf diese Liebe felsenfest bauen, dass sie euch nichts versagt. Doch euer Gebet soll vorwiegend eurem Seelenheil gelten und irdisch nur der Abwendung von schwerer Not. Niemals aber sollt ihr um nichtige Dinge bitten, denn was ihr bedürfet für euer irdisches Leben, das wende ich euch zu, so ihr ernsthaft nach meinem Reich strebt. Doch so ihr in irdischer Bedrängnis seid, dann flüchtet vertrauensvoll an mein Vaterherz, und ich will jegliche Not bannen. Und so nach seid ihr niemals allein, niemals hilflos und verlassen. Denn stets habt ihr das Gebet, so wie ihr gläubig seid. Und stets wird ein aus dem Herzen kommendes Gebet mein Wohlgefallen finden, und ich gewähre dem Erdenkind meine Hilfe, oft auf wunderbare Art, weil mir nichts unmöglich ist und ich daher auch die schwerste Not bannen kann, wenn ich dadurch einem gläubigen Erdenkind die Kraft des Glaubens und des Gebetes beweisen will. Amen.